Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 128. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wie letzthin angekündigt, wird heute die Fortsetzung von Christian Rieders Lesung und Kommentar zu hören sein. Wie immer bei geteilten Beiträgen erhellen sich einzelne Bezüge und Zusammenhänge erst bei Genuss beider Ausgaben. Aber da es sich bei der geneigten Hörerinnenschaft, wie ich aufgrund von Feedback-Mails vermuten darf, erfreulicherweise zu einem guten Teil um Stammpublikum handelt, scheint mir das zumutbar. Wer nun mit diesen Worten wenig bis nichts anzufangen weiß, braucht sich dennoch nicht ausgeschlossen zu fühlen. Steht es doch jeder wie jedem jederzeit frei, die bisherigen Ausgaben im Internet unter no-na.net/Friedell nachzuhören. Übrigens handelt es sich bei der heutigen Sendung um die vorletzte reguläre Folge. Nächstens wird uns Daniela Finzi behilflich sein, unter anderem Friedels Beurteilung der Psychoanalyse in Bezug mit dem heutigen Stand der Erkenntnisse zu stellen. Damit werden wir dann das Ende des Textes erreicht haben. Ende Juni werde ich mir noch erlauben, gemeinsam mit Kurt Raubal ein abschließendes Resümee zu ziehen. Dann geht's ans Abschiednehmen, jedenfalls in Sachen Friedel. Doch zuvor dürfen wir uns noch unbeschwert am zweiten Teil von Christian Rieders Lesung und Kommentar erfreuen. Der Surrealisme. Inzwischen ist, wie jedermann weiß, der Expressionismus durch den Surrealisme abgelöst worden. Man möchte nur gern erfahren, worin das Für besteht, denn nach dem Programm dieser Richtung soll der Künstler nichts sein als ein Registrierapparat, ein Rezeptakel seiner Eindrücke, was ganz einfach ein Zurückgreifen auf die erste Phase des Impressionismus ist, die im vorletzten Kapitel geschildert wurde. In der Malerei nennt sich diese Schule auch Neue Sachlichkeit. Und hier möchte man wieder gern wissen, worin das Neue besteht. Denn ihre Statik ist eine pure Umkehrung des dynamischen Prinzips, das der Impressionismus und der Expressionismus verkörpert. Eine Doublette des vorimpressionistischen Realismus, etwa des Biedermeiers. Bisweilen bezeichnet sich der Surrealisme auch als magischen Realismus. Ich vermag aber, als verbohrter Impressionist, das Magische an ihm nicht zu entdecken. Er will einen Ausgleich zwischen der Abstraktion des Expressionismus und der Einfühlung des Impressionismus herstellen. Solche Weisheit des Juste Milieu hat aber in der Kunstgeschichte niemals Epoche gemacht. Er ist eine Reaktion in der vollsten Bedeutung des Wortes, nämlich nicht bloß ein Rückschlag, sondern auch ein Rückschritt, was ja, wie gesagt, im Entwicklungsgang der modernen Malerei kein Novum ist. Auch Carstens, Genelli, Cornelius bedeuteten einen Retrogress hinter das Rokoko, wie Puvis de Chavannes, Moreau und deren Schüler den Versuch, die Uhr zum Vorimpressionismus zurückzudrehen. Und die Nazarener brachten es sogar fertig, das Cinquecento auszustreichen und sich bis auf die Frührenaissance zurückzuschrauben, was auch von den Präraffaeliten versucht wurde. Ihnen aber nicht gelang, da sie glücklicherweise höchst dekadente, komplizierte Weltstädter waren. Die Surrealisten würden natürlich erwidern, sie seien weder Reaktionäre noch Kopisten einer früheren Kunstform, sondern ihr Realismus unterscheide sich von allen bisherigen Realismen dadurch, dass er durch den Expressionismus hindurchgegangen sei. Das ist selbstverständlich der Fall, schon weil es ganz unvermeidlich ist, denn Haeckels biogenetisches Grundgesetz gilt auch für die Kunstgeschichte. Alles, was je im menschlichen Geist gewollt, gedacht, fantasiert wurde, ist in uns aufbewahrt. Wir müssen es behalten, ob wir wollen oder nicht. Trotzdem aber bleibt richtig, dass alle diese forcierten Archaisierungsversuche mit dem Fluch der Sterilität belastet sind. Thorvaldsen wollte es machen wie Phidias und Schnorr wie Perugino. Aber dieser Wille hat nur bewirkt, dass sie es viel schlechter machten als ihre Vorbilder und nicht einmal so gut, wie sie es selber gekonnt hätten. Sie hatten vergessen, dass diese Künstler, statt hinter ihre Zeit zu blicken, ihr vorausgeeilt waren. Dass aus Perugino's Pinsel die Zukunft redet und Phidias von so aufreizender Modernität war, dass die Athener ihn vergifteten. Es lässt sich der Verdacht nicht von der Hand weisen, dass in der neuen Sachlichkeit wieder einmal der Gipsklassizismus zu Wort kommt, der die europäische Menschheit gleich einer weißen Dame von Zeit zu Zeit zu belästigen liebt. Franz Roh sagt in einem sehr guten Buch nach Expressionismus: Die neueste Malerei will das Bild des absolut fertigen, kompletten, bis in die Spitzen durchgestalteten geben, dem ewig fragmentarischen, nur in Fetzen sich formenden Leben als Vorbild restloser Durchstrukturierung auch im Kleinsten entgegensetzen. Das ist ganz klassizistisch gedacht. Durch diese Tendenz zum runden, ausgearbeiteten, in sich ruhenden, erhalten die nachexpressionistischen Bilder etwas wohltuend Gefestigtes, erfrischend glasklares, sauber filigranes und erinnern hierin an Meisterlandkarten oder erstklassige Kinderbilderbücher. Hier wird die Kunst zum prachtvollen Spielzeug degradiert und erhöht, was ja auch vollkommen zu der vorhin erwähnten Theorie Ortegas stimmt. Soweit sich nach seiner bisherigen Manifestationen ein Urteil bilden lässt, scheint der Nachexpressionismus nichts weiter zu sein als der Ausdruck eines künstlerischen Erschöpfungszustandes. Alle Volkskünste sind kopiert, von den fixen Japanern bis zu den dumpfen Äthiopiern, alle europäischen Stile rekapituliert, vom kretischen bis zum viktorianischen. Der einzige legitime Stil der Neuzeit, der Impressionismus, hat alle seine Möglichkeiten ausgelebt und erschüttert steht der Mensch, vielleicht zum ersten Mal in seiner Geschichte, vor der Frage, ob die Kunst überhaupt einen Sinn hat. Auch in der Kostümgeschichte hat sich während der Nachkriegszeit ein möglicherweise einzig dastehender Fall ereignet, dass eine Männerkleidung kreiert wurde, die von der guten Gesellschaft gemieden wurde. Kein Gentleman hat jemals einen Gürtelrock und wattierte Schulterteile getragen. Hier haben wir wieder einen kleinen, aber sprechenden Beleg für die Unwirklichkeit unserer Inkubationszeit. Eine der realsten Mächte der Erde, die Mode, existiert nicht. Der Turmbau zu Babel. Wir haben bereits den Kinematographen als Korrelat des Expressionismus erwähnt. Er wurde schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfunden, gelangte aber erst ein Jahrzehnt später zur Weltherrschaft. Er hat für unser Leben dieselbe Bedeutung wie der Scherenschritt für das Spätrokoko und das Panorama für das Second Empire. Anfangs sah es so aus, als ob sich in ihm eine neue Kunstform ankündige, wozu er aber lediglich durch seine Stummheit verleitete. Die Fantasie auch des nüchternsten und beschränktesten Menschen ist nämlich immer noch hundertmal packender und pittoresker als alle gesprochenen Worte der Welt. Die schönsten und tiefsten Verse können nicht annähernd ausdrücken, was der einfachste Galeriebesucher unartikuliert empfindet. Solange der Kinematograph stumm war, hatte er außerfilmische, nämlich seelische Möglichkeiten. Der Tonfilm hat ihn entlarvt. Und vor aller Augen und Ohren breitet sich die Tatsache, dass wir es mit einer rohen, toten Maschine zu tun haben. Das Bioskop tötet nur die menschliche Gebärde, der Tonfilm auch die menschliche Stimme. Dasselbe tut das Radio. Zugleich befreit es vom Zwang zur Konzentration und es ist jetzt möglich, gleichzeitig Mozart und Sauerkraut, Sonntagspredigt und Skatspiel zu genießen. Kino wie Radio eliminieren jenes geheimnisvolle Fluidum, das sowohl vom Künstler wie vom Publikum ausgeht und jede Theatervorstellung, jedes Konzert, jeden Vortrag zu einem einmaligen seelischen Ereignis macht. Die menschliche Stimme hat Allgegenwart, die menschliche Gebärde Ewigkeit erlangt, aber um den Preis der Seele. Es ist der Turmbau zu Babel, Und der Herr sprach, wohlauf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache vernehme. Es werden durch Rundfunk bereits Nachtigallenkonzerte und Papstreden übertragen. Das ist der Untergang des Abendlandes. Bei Friedel spielt der sehr positiv besetzte Begriff des Dilettantismus eine zentrale Rolle. Was können Sie damit anfangen? Na gut, Dilettantismus ist jetzt einmal auch ein bisschen zu Recht der negativen Teil, weil kein Mensch geht zu einem dilettantischen Augenarzt, wenn er ein Problem hat oder so. Das will ich auch nicht machen. Also ich habe das autodidaktische lieber, sozusagen weder Friedel noch die anderen genannten Namen sind ja irgendwie aus dezidierten Ausbildungswegen gekommen. Das waren sehr autodidaktisch angereicherte Leben, offenbar schon als junge Menschen, die vielleicht mit kurzen Phasen sogar andere Universitätsstrukturen zu tun hatten, obwohl die dann ja auch so rasch so nationalistisch wurden. Die Professoren der 20er, 30er Jahre waren sicher nicht meine Freunde, so meine ich das jetzt, was ich so im Kopf habe. Da waren die paar Fälle ja ein Glücksfälle, die mir dann auch alle vertrieben hat. Aber was kann ich dem dilettantisch, habe ich mein Leben viel mit jetzt lebenden Künstlern und Künstlerfreunden gesprochen. Das kann man schon ein bisschen aufbrechen und da bin ich wieder beim Friedel, also nicht latent, aber oft höre ich von bildenden Künstlern, dass jedes Bild ein Neuanfang ist, und zwar von vornherein. Also nicht unbedingt der Serie und ein Fortschritt, sondern neu. Und das hat ja schon wieder was mit Dilettantismus zu tun. Das ist sozusagen nicht meine Könnerschaft und was mir schon gelungen ist, nehme, sondern etwas neu beginnen. Das wäre für mich der positive Touch des Dilettantisten, den ich in mir auch spüre. Also ich schreibe eher so Aufsätze und Bücher, meistens im Kollektiv. Irgendwelche Themen, die ich mir nehme, sind mir auch meistens neu. Da fange ich an zu lesen und zu forschen und zu reden und weiß nicht, was herauskommt bei dem Text. Da stehe ich in meiner Arbeit auch, weil ich bin weder ein studierter Historiker noch Kunsthistoriker. Das würden alle diese genannten ja als dilettantisch bezeichnen, wenn ich nicht von ihrem Fach bin. Und das ein bisschen positiver ist, dass er amateurhafte, ja, wenn man kein gelernter Kunsthistoriker ist und über Kunst schreibt, was ist man dann? Das mache ich dauernd. Aber ich bin kein Kunsthistoriker und habe mir das auch nie angemaßt. Und dann schreibt er trotzdem über Kunst. Also das sind so Zwischenfelder, in denen ich mich bewege, wo sich aber genauso der Friedel bewegt hat. Zum Beispiel schon auch in der Erkenntnis, dass die ja auch bitte für die Kultur hoch wichtige Spezialisierung unserer ganzen Kultur und die Arbeitsteilung ungeheure Fortschritte ermöglicht hat, aber auch Beengungen, dass dann ein Kunsthistoriker keinen Zugang zur Literatur hat oder sozusagen, das erfordert andere oft kunstnahe Haltungen zum Leben, zur Welt, zum Lesen, die von sich aus diese Grenzen nicht anerkennen. Das nenne ich essayistisches Schreiben, essayistisches Forschen, dass man aus allen Gebieten Anregungen bezieht und das mit sprachlicher Qualität versucht zu fassen. Da gibt es ja gute Traditionen dafür. Nicht? In unserer Debatte, wenn wir zum Reich Ranitzky kommen, hat zum Beispiel Essayismus nie eine Rolle gespielt. Also für Reich Ranitzky war der Roman das Einzige, was literarisch zählt. Das hat mich schon getrennt von dieser Haltung. Ich lese gar nicht so viele Romane, sondern ich lese sehr viele essayistische Bücher. Die kommen auch in Bestsellerlisten fast nie vor. Das ist ein Black Hole, speziell in der deutschsprachigen Kultur und in der Medienlandschaft. Und Susan Sontag war eine berühmte Essayistin, die hat so dann auch Romane geschrieben. Aber Enzensberger ist mir eigentlich als Essayistin erinnert, nicht so sehr als Dichter in Erinnerung geraten. Nicht? Aber die englischen, was ist der Eric Hobsbawm, ein sehr geschätzter Historiker, das sind essayistische Geschichtsbücher, die urteilen und abwägen und sehr kulturgeschichtlich operieren. Das halte ich für eine notwendige Arbeitsschiene und da sind Leute wie der Friedel genauso dran gewesen. Ist es nicht so, dass aufgrund der immer enger werdenden Spezialgebiete man zu einem gewissen Dilettantismus gezwungen ist, weil man sich ja nicht nur in seinem meistens sehr eng abgegrenzten Fachbereich äußern will auf der einen Seite, auf der anderen Seite außerhalb der Universitäten sehr oft die Leute eigentlich nicht mehr in die vom Studium her vorgegebenen Berufe gehen? Also wer heute Physik studiert, wird unter Umständen nicht als Physiker arbeiten. Gut, ich habe fast 30 Jahre an der Universität für angewandte Kunst eigentlich den Projektgedanken forciert, auch genau aus diesen Gründen. Das ist ein an der angewandten, aber auch in der Gesellschaft herrschender Unsinn. Eine Kunstuniversität oder eine Hochschule ist nicht primär und nur da, bildende Künstler zu erzeugen, sprich Maler, Architekten oder Grafiker. Ich verfolge das natürlich jetzt seit Jahrzehnten. Ich finde, das erzeugt zum Beispiel einen unsinnigen Leistungsdruck, wenn jeder, der Malerei studiert, Maler werden muss. Da hat er eben zwei, drei, vier Jahre Malerei studiert und es gelingt dann vielleicht nicht so, wie man sich das als junger Frau gestellt hat. Dann geht man in Museum oder wird Journalistin oder benutzt eine künstlerische Ausbildung für ganz andere projektorientiertes Arbeiten. Und das muss nicht immer der viel zitierte Taxifahrer sein, den man dann aus Amerika uns immer aufpumpt, dass gerade eine kunstnahe Ausbildung eigentlich sehr, sehr, sehr motivieren kann, durchaus in vielfältigen Bereichen tätig zu sein. Viele der jungen Künstler, die ich kenne, sind auch so Projektkünstler, die machen Videofilme und Forschungsarbeiten und Texte. Da hat sich das Künstlerbild in den letzten 10, 15 Jahren sehr geändert. Sehr viele produzieren gar keine verkaufbare Ware. Das sind immer Projekte, die dann schon einmal ausgestellt werden, alles mit sehr komplizierten, bescheidenen Finanzierungen. Also zu Ihrer Frage mit Dilettantismus und Vielfalt, ist das Projektarbeiten ein wichtiger Begriff, was ich eines meiner Hauptbücher der letzten Jahre heißt Graue Donau, Schwarzes Meer, also ein 600 Seiten Buch über die ganze Donauregion bis nach Krim und Ukraine, mit Aufarbeitung der Geschichte, mit Gespräch mit Philosophen, mit Literaten, wo ich versucht habe, eine Raumforschung zu machen zwischen Bildern der Kunst und Geografie und Geschichte und furchtbaren Geschichte, speziell des Zweiten Weltkrieges, wie man das wieder mal doch ins Bewusstsein rufen kann. Da haben, glaube ich, sicher 60, 70 Leute mitgearbeitet. Das ist ein exemplarisches Projekt, das sowas kann fast nur auf einer Universität entstehen. Das sowas finanziert heute kein Verlag oder so jemand. Das muss irgendwie am Rande der Marktgesellschaft initiiert werden. Nur um den Begriff Projekt klarer zu machen. Das hätte dem Friedel vielleicht auch gut getan, wenn er die Chance gehabt hätte, sein Ägyptenbuch mit dem Jan Assmann und solchen tollen Ägyptologen, die ich schätze und kenne, von jetzt im Team zu arbeiten. Können Sie mich verstehen, was ich damit meine, dass man sozusagen die gedanklichen Potenzen verschiedenster Fachgebiete potenzieren kann? Und ich bin ein Buchmensch und habe ein paar Reihe solcher Bücher gemacht, wo oft 50, 60, 70 Leute mitarbeiten, nicht? Das Teamwork. Naja, er hatte seinen langjährigen Partner Alfred Polgar. Das war so eine Art Teamwork. Aber ja, natürlich, das haben wir eh begonnen sozusagen. Also weniger fächerübergreifend. Ich meine, er zitiert ja ziemlich frech, ich habe da nichts Falsches gefunden, die Relativitätstheorie und also er war schon offenbar auf der Höhe der Zeit des damaligen Wissens. Das war ja bitte in den 1920, 30 nicht so allgemein gut. Nämlich das auch gedanklich mit zu verarbeiten, die unschärfe Theorie oder was immer. Nicht? Friedel vertritt in dem Abschnitt, den Sie gerade gelesen haben, die Haltung, dass Kunst bei zu starker Selbstanalyse aufhört, Kunst zu sein und dass es der Expressionismus auf diesem Wege geschafft hätte, erstmals zur Frage zu gelangen, ob Kunst denn überhaupt einen Sinn hat. Sehen Sie das auch so? Also ob Kunst Sinn hat, habe ich mich nie wirklich gefragt. Mein Zugang ist immer eigentlich die eigene Lebens- und Arbeitsmöglichkeit prinzipiell gewesen. Und da sage ich, was immer wir Kunst nennen, im allerweitesten Sinn, bis hin zur Antikunst, ist einmal ein, das klingt halt alles fast so pathetisch, ein natürlich in den möglichst richtigen Konstellationen möglichst freies Schaffen, das heißt ja frei schaffend, freier Mitarbeiter, nicht angestellt beim ORF oder sonst irgendwo, aus sich herauszuholen, was drin ist. Mit Gesprächen, das weiß jeder Literat und jeder bildende Künstler, das ist schon sehr nah an einer Intensivierung menschlicher Möglichkeiten, will ich das einmal nennen. Und ich bin ein Schreiber geworden und kämpfe mit meinen fast 70 Jahren bei jeder Seite und das hätte ich als Rechtsanwalt würde ich auch kämpfen, weil ich da ein paar Paragraphen zitiere, aber das sind dann andere, berufsbezogenere Anstrengungen sozusagen, die einem unmittelbaren Zweck dienen. Aber dieses doch auch schon wieder fragwürdig, fast zweckfreie Kämpfen um ein gutes Seiten und um einen gelungenen Aufsatz für ein Thema, das man vorher gar nicht so durchschaut hat, das kann ich jetzt von mir besser so beantworten, das bringt mich immer wieder weiter in einer unbestimmten Weise. Das ist der Sinn dieses Kunst, ich sage mal bei mir kunstnahen Agierens, ist schon auch, ja, mal ganz lakonisch, vernünftige, dichte Tage zu verbringen und Gesprächsstoff zu haben mit anderen. Das habe ich, wenn ich ein Bankbroker in der Wall Street bin, habe ich ganz andere Leute, mit denen ich reden kann. Ich will es nicht nur höhnisch sehen, aber sozusagen, das braucht man nicht bis zur Beiß. Alle sind Künstler, das sind so ganz Friedell-artige, vielleicht Übertreibungen, die uns auch zum Nachdenken reizen. Wir haben dauernd unsere Auslandsprüfungen, also wer ist da künstlerisch oder talentiert? Das ist immer ein bisschen ein Glücksfall und eine Einschätzungsfrage. Da brauche ich den engen Kunstbegriff nicht. Also, aber Kunst nah zu arbeiten, das geht bis zu Journalismus und Radio und wo wir jetzt zusammensitzen. Auch wenn das nur Kunst interessiert, ist es schon kunstnah. Also, das sehe ich so weit wie irgendwie möglich. Inklusive Nicht-Kunst, das sind Felder, die man bewusst halten sollte, weil die sind ökonomisch, wie wir wissen, nicht wahnsinnig toll ausgestattet und das halt Bücher scheinen, muss man oft die Finanzierung aufstellen und so fort in dieser reichen Gesellschaft. Also die Grundlagen für ein nicht panisch vom Markt abhängiges geistiges Leben sind nicht die besten. Die waren oft in den 20er Jahren scheinbar besser. Habe ich den Eindruck, wenn ich Karl Kraus sehe, der hat dort irgendeine Erbschaft eingesetzt und seine Fackel geschrieben. Solche Leute gibt es halt nicht mehr. Es gibt genug Erben wie der Kraus, aber die machen keine Fackel mehr oder finanzieren es nicht einmal. Aber das sind ja lauter Dinge, die nicht vom Verkauf unbedingt mehrere Menschen ernähren können. Also in diesem, das ist Ihre Frage nach dem Kunstnahen, das ist immer in seinem metaökonomischen Bereich der Selbstverwirklichung ist ein falscher Begriff. Wir haben mich nie selbst verwirklicht, sage ich mal, das war so eine Mode vor 30 Jahren. Es ist die nicht auf Anordnung erfolgende, freischaffende Arbeitsweise. Im weitesten Sinn. Und da ist ein Teil davon Kunst und ein Teil davon was anderes. Also wenn ich recht verstehe, sehen Sie gar keine Notwendigkeit, den Begriff der Kunst näher zu definieren? Nein, das brauche ich nicht. Mein Gott, diese Apparate können wir jetzt lang diskutieren. Die Aktionen und die Millionenpreise, an denen wir sehen, ist ein sicher nicht von wahnsinniger Sympathie getragener Betrieb daraus geworden, in den letzten Jahren vor allem. Aber daneben gibt es so viele interessante Geschehnisse, die mit dem nichts zu tun haben. Es ist eher zum Beispiel, dass in einer Gesellschaft nach dem Krieg, also in dem ich aufgewachsen bin, das wird da in Kahn von diesem blöden Wahlkämpfen überhaupt thematisiert, die Menschen werden zu totalen Konsumisten erzogen. Sie konsumieren auch die Talkshows oder vom Fernsehen und von Wahlprogramme. Dem kann ich nichts entgegensetzen, aber der Bereich, wo es eben nicht um dieses unmittelbare geldrelevante Konsumieren geht, in dem ich lebe, und die viele Künstler leben, aber wenn sie dann toll verkaufen, das ist die, von der Haltung her, ist es nicht eine Konsumgesellschaftssektor, würde ich jetzt ein bisschen revolutionär behaupten, den sollte man mehr im Blick haben. Sie arbeiten auch nicht hier, weil sie dort dreimal so viel verdienen wie beim Kurier. Sie haben, was ich gar nicht frage, sie haben andere Motivationen. Und ich bin Professor und Schreiber und könnte auch Bankdirektor sein. So hochmütig bin ich schon und habe das aber nicht gemacht. Also da, ich verkehre nur mit solchen Leuten, wo ich noch irgendwie das Glimps spüre, dass die das machen, was sie näher dran an ihren Interessen sind und sich nicht unterkriegen lassen. Das haben wir schon, das ist der allerweiteste Kunstbegriff von einem nicht fremdbestimmten Leben. Ist es nicht vielleicht auch so, dass diese Konsumierbarkeit der Kunst, die einhergeht mit einer Allgegenwart von Musik und allen möglichen Kunstformen, unser Alltag ist davon teils durchsetzt, wir können ihm fast nicht entgehen. Hängt das nicht auch ein wenig zusammen mit dem, was Friedel da sagt, eben diese Verbreitung durch Radio von Kunst in den Alltag würde eine Verflachung bringen? Ja, ich meine, sicher ist ein Bach-Konzert im Musikverein intensiver als im Radio. Also Friedel sicher irgendwo recht. Ich höre trotzdem auch Bach von der CD, also in einer stillen Wohnung, nicht unbedingt mit Straßenlärm oder wie immer. Aber das ist völlig geistlos, dass ich in jedem Kaufhaus Musik rennt. Das ist ja nicht, wieder nicht von mir kritisiert. Das könnte man ruhig ein bisschen zurückdrängen, aber man braucht auch keine Gesetze dafür. Nein, eher, weil ich ja doch so da mit jungen Leuten gelebt habe, dieses selbstbewusste Lebensformen weiter auszudifferenzieren. Dann brauche ich weniger Klagen über die Gesellschaft. Ich kann meinen Bach hören auf der CD in der stillen Kammer oder im Konzert und ich muss das nicht nehmen. Sauerkraut essen, machen, wie der Friedel hier schreibt. Ich kann mir ja meine Konzentrationsräume selber schaffen in dieser wohlhabenden Gesellschaft im Großen und Ganzen. Das geht mir irgendwie ein bisschen unter als. Das kann man auch nicht propagieren, das kann man nicht lehren, das muss sich schon entstehen, aber es können sich irgendwie Gruppen finden. Also, was ich meine zwei erwachsenen Töchter sind extrem antikonsumerisch, kein Fernseher, kein Auto und sparsam und haben ganz andere Lebensformen wie viele in der Umwelt, ohne dass das groß unsere Erziehung war. Also, ich kenne auch ihr Umfeld, die anderen haben da schon ein Auto, das wird nicht so ganz stringent gesehen, aber das sind alles bewusstere Prozesse, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren war, das sehe ich ja positiv, sogar wenn es irgendwann ökonomisch sogar möglich wäre. Nicht? Da sind wir aber wieder, da ist Kunst, über Kunst und Nicht-Kunst nachzudenken, schon wieder ganz, ganz hilfreich, weil es um selbstbestimmte Lebensformen geht. Und das brauchen wir auch nicht die Grünen sagen und die Neos oder sonst wer, das muss ich einmal für mich selber entwickeln und vielleicht das da und dort findet eine gewisse Unterstützung, eher mental. Aber primär ist es eine Eigenentscheidung. Und da sehe ich schon eine Uniformierungstendenz, die so unmerklich aufgezwungen wird. Also die Künstler, mit denen ich publiziert habe, in meiner Generation, bitte, wie die Bücher geschrieben habe oder die Interviews gemacht habe, war absolut nicht absehbar, dass die dann einmal sehr etabliert sind. Also ich habe überlebt, wie die 20 Jahre lang. Man war in Wien irgendwie bekannt, von Walter Pichler bis Brigitte Kovans oder wie immer. Das waren doch oft jahrelange Wege. Das war nicht Karrieren und Erfolgsstories. Das hat oft viele Jahre gedauert und hat aber eine große Beständigkeit gebraucht und ein Glauben an die eigene Sache. Das müssen wir auch jüngeren Leuten, die sowas vorhaben, bewusst machen. Aber das kann ja gehen. Also, aber, also ich sage ein anderes Beispiel zum Friedel als Autor. Ich glaube, insgesamt fast 30 Bücher herausgegeben und dann viele Beiträge waren das geschrieben. Aber die eigenen Bücher haben im Schnitt so 500 Stück verkauft, manchmal 1000. Habe mich manchmal schon gewundert, warum das nicht 5000 Stück sind. Bin beim großen Springer Verlag, es wird nicht sehr beworben, aber im Internet alles gut vertreten. Warum ist es nicht 5000 Stück? Leben könnte ich sowieso nicht annähernd davon, oder was weiß ich, egal. Inzwischen ist mir bewusster geworden, dass wir es optimistischer sehen müssen, hat auch wieder ein bisschen was mit den 20er Jahren Friedel zu tun, dass wir viel zu sehr auf die Massengesellschaft starren, das spürt sich alles in Kleingruppen ab. Also wenn 500 Leute mein Buch kaufen, die ich meistens natürlich dann gar nicht kenne, freue ich mich und irgendwann ja, spricht mich jemand an darauf. Also es ist eine Gruppe von 500 Leuten, Künstlerfreunde, auch Arrivierte, die ich kenne, haben oft 2, 3, 4, 5 Sammler lebenslang gehabt und zwar Galerien und also sind auch wieder Kleingruppen, die wirklich was tun und beteiligt sind, nicht nur schauen und reden. Also dass man viel offensiver über Kleingruppen nachdenkt, über ganz verschiedene Interessens- und Lebensformen, auch noch so sonderbare Mischfinanzierungen. Irgendwie geht es schon, ich kenne genug Leitungen, wo man sich wundert, irgendwie geht es dann doch ökonomisch. Also da wären eigentlich große Freiräume vorhanden, das zu tun, was man glaubt, dass er weiterbringt. Das ist meine Formel. Also, und oft bin ich deprimiert oder oft vielleicht sogar zornig, wenn jemand, der noch die Chancen hat, klagt, der ist im falschen Job und dann soll er es ändern. Das ist immer noch möglich. Also ich habe in meinem Leben 3, 4 Mal die Jobs radikal geändert, weil es mir nicht mehr getaugt hat. Ich war ja auch nicht immer nur kulturnah tätig. Das war vielleicht früher als ein bisschen leichter, wie wir heute, kann man alles sehen. Aber ich würde nicht aufgeben, primär das eigene Leben im Blick zu haben und das seiner Frau, dass man das klingt jetzt konservativ, ein von möglichst nah an selbstbestimmter Arbeit beführendes Leben führt. Und das kann ein Garten im Burgenland sein. Und daneben macht man dann einen Brotjob. Aber irgendwo wünsche ich allen Leuten, dass sie irgendeine Tätigkeit haben, die sie befriedigt und weiterbringt. Von dem ist eigentlich wenig die Rede. Wir steuern auf diese alte Gesellschaft zu. Das bin ich jetzt auch schon langsam. Irgendwie werden wir alle 100 Jahre alt. Da gibt es irgendeinen Gedanken, wo dann Millionen 80-Jährige, die noch rüstig sind, die können Lehrer sein, und alle müssen in Pension gehen. Es gibt nicht das geringste Arbeitsangebot. Da geht es auch nicht einmal um Geld dann, weil da man so lange es geht, eine Pension kriegt. Da werden Millionen Menschen, da sind vielleicht manche bescheuert und blöd und davon sind wir Hunderttausende aktive Leute rund. 70 noch greifbar, die irgendwas Vernünftiges, Soziales, Kulturelles tun könnten. Das wird heute in der Politik zum Programm machen, als Angebot. Niemals als Zwang, das hat es ergeben. Früher ist man in die Entwicklungshilfe gegangen, gibt es das noch wo? Ja, oft tätig. Ärzte ohne Grenzen, XX NGOs, da werden hunderte Möglichkeiten, wo man nicht im puren Kapitalismus sein Leben dem Gelderwerb widmen muss, wenn man die Chance auf eine Doppelfinanzierung hat, zum Beispiel als Pensionist. Sie waren in Ihrer Jugend offenbar von Friedel und seinen Texten recht beeindruckt, vielleicht sogar beeinflusst. Würden Sie sagen, gilt das heute noch? Hat er uns noch etwas zu sagen? Würden Sie ihn weiterempfehlen? Ich meine, die Kulturgeschichte der Neuzeit habe ich immer wieder zur Hand genommen, also schon auch, weil er ja den kühnen Gedanken hatte, die Neuzeit mit der Pest beginnen zu lassen und diese ganzen Krankheitsgeschichten uns mehr ins Bewusstsein zu rücken, was ich einen weiterhin nachdenkenswerten Gedanken finde. Schneller Einschub, die von mir sehr geschätzte Barbara Tuchman, amerikanische Autorin, ist bewusst oder unbewusst auf den gleichen Gedanken gekommen, 50 Jahre nach Friedel, da gibt es noch einiges zu besprechen, wo der Friedel da durchaus Pionier-Denkarbeit geleistet hat. Jetzt auf ein Fundstück der von mir sehr geschätzte Alexander Kluge, hat gerne ein paar an Besuchkamp, Nachricht von ruhigen Momenten heißt der, gerade jetzt erschienen, da widmet er 2 Seiten dem Friedel in seinem erzählerischen Aufsätzen, auch wieder erinnernd an seine schwierige Lage im 38er Jahr und indem er bei der Barbara Tuchman auftaucht oder hier jetzt beim Kluge, hat er eben ein nicht aufs Germanistische eingeengtes Fortleben, sondern ein vielfältiges da, dort. Und das gönne ich ihm, das wünsche ich mir auch einmal.